Das sind die aktuellen Themen. Der TO feiert CD-Release, Altöl illegal entsorgt und Hoffnungsschimmer für Drakenburg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet um 16 Uhr eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Senioren im Kreistagssaal des Kreishauses A am Schlossplatz in Nienburg statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorstellung der Sozialplanung für Senioren sowie ein Bericht zur Flüchtlingssituation im Landkreis. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Am Freitag veröffentlichte die Band Der TO ihr neues Studioalbum. Die dritte Scheibe trägt den Titel Worauf warten wir? Im kleinen privaten Rahmen wurde die CD-Erscheinung gefeiert. Die Freude nach dem Konzert war bei Frontmann und Songwriter Tonya Beach riesig. Also das Feedback war großartig heute Abend, das muss man wirklich sagen. Also wir haben am Anfang 6 neue Songs gespielt vom neuen Album Worauf warten wir? Und wie du gesagt hast schon, konnten einige mitsingen und eben mitklatschen und das war unfassbar. Also es waren alles heute geladene Gäste und es ist eben dieser Flair, dass man hautnah dran eben ist. Ne? Und nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für den Künstler und das ist einfach großartig. 5 Kanister mit ca. 100 Liter Altöl sind am vergangenen Samstagvormittag in Landesbergen im Bereich Kleiner Maschsee gefunden worden. Im Rahmen einer Aufräumaktion wurden die Behälter dort in Richtung Weser in einer Böschung entdeckt. Seit wann die Kanister dort standen, ist unklar. Die Polizei Stolzenau hofft nunmehr auf Hinweise aus der Bevölkerung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Wochenende wurde in der Fußballbezirksliga der 21. Spieltag ausgetragen. Bereits am Freitagabend gelingt Uchte ein 1:0-Sieg in Neunkirchen. Am Sonntag gewann der Maglohe gegen Schlusslicht Mörsen-Scharendorf 2:1. Landesbergen trennt sich von Stur 2:2 unentschieden. Tabellenführer Steinke bleibt auf der Erfolgsspur. Gegen den abstiegsbedrohten FC Sulingen gab es einen 3:1 Heimerfolg. Aus dem Kreisderby in Hoya konnten die Gäste aus Drakenburg wichtige 3 Punkte entführen. Sehr wichtige Punkte, weiß Trainer Wolfgang Axmann. Ja, ich glaube, erstmal für den Moment unheimlich wichtig und vielleicht, wer weiß, was in 5 Wochen ist, vielleicht sogar noch wichtiger. Wir mussten einfach sehen, dass wir nicht in Rückstand geraten und das ist uns auch gelungen. Und ja, wir haben in der zweiten Halbzeit noch 3 gute Möglichkeiten, um Tor zu machen, unter anderem auch einen Elfmeter, den wir nicht genutzt haben, dann wäre das Spiel auch früher entschieden gewesen. Drakenburg verringert den Abstand auf den Relegationsplatz auf nur noch 4 Punkte. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.